Wien 2, Untere Donaustraße 13. Letzter Wohnsitz von Clotilde Hahn. Clotilde Hahn, meine Großmutter, die ich nie kennenlernen durfte, war nur 51 Jahre alt, als sie 1942 deportiert wurde. Meine Mutter Edith Hahn hat nicht oft von ihrer Mutter erzählt, es war zu schmerzhaft. Der Tod ihrer Mutter hat meine Mutter nie verlassen. Ich weiß nur, dass sie eine glückliche Ehe hatte, dass sie ihre Kinder geliebt hat und dass sie nur einen Wunsch hatte, ein Enkelkind im Arm zu halten. Vor ihrer Deportation im Juni 1942 hat Clotilde Hahn noch einige Briefe an Edith und Ediths langjährigen Freund Josef Rosenfeld, genannt Peppi, geschrieben. Er hat diese Briefe aufgehoben. Hier sind einige Auszüge. 9.6.1942. Lieber Peppi, leider bin ich nicht zurückgestellt, ich muss mit. Sie ist schon alt genug, dass sie allein nachkommt, sagt er. Ich traute mich zweimal vorzutreten. Er bleibt bei Nein. Ich bin ganz fertig, obwohl er glaubt, ich bin ganz trostlos. Sie kommt mit dem nächsten Zug nach. Ich wagte das Äußerste. Gott wird ihr beistehen und mir, dass wir zusammenkommen. Ich fahre morgen weg. Mit vielen Grüßen, Ihre K.H. 10.06.1942, der letzte Brief. Lieber Peppi und Frau Hofer, es ist 12:30 Uhr nachts und ich warte auf den Scharführer. Meine Stimmung können Sie sich vorstellen. Wir sind fertig gepackt. Hausner packt mir noch, denn momentan bin ich zu nichts fähig. Bitte, bitte stehen Sie der Edith bei beim Packen. Das arme Kind wird doch ganz fertig sein. Ich danke Ihnen sowie Ihrer lieben Mutter für alles. Lieber Peppi, passen Sie mit Ihrer Mutter auf, mein Letztes, was mir geblieben ist, gut auf. Mit Gottes Hilfe werden wir zurückkommen. Und dann, lieber Peppi und liebe Frau Hofer, werde ich Ihnen, vielen Dank, alles vergelten. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen in Glück und Freude. Bald geht's in die Schule. Und dann in die neue Zukunft. Bitte telegrafieren Sie sofort an Edith. Lieber Peppi, mir ist so traurig ums Herz. Ich will leben. Seien Sie und Ihre liebe Mutter von mir herzlichst gegrüßt und geküsst von Ihrer traurigen Clotilde Hahn. Viele Grüße von Hausner. Bitte vergessen Sie uns nicht. Edith Hahn, 1914 bis 2009, meine Mutter, hat nach einjähriger Zwangsarbeit 1942 von ihrer Freundin Christine Denner eine neue Identität bekommen. Sie konnte nun als Christine Margarete Denner weiterleben, aber nicht in Wien, also fuhr sie nach München. Hier hat sie Werner Vetter kennengelernt. Er war ein überzeugter Nazi. Er hat Edith sehr geliebt. Sie ging mit ihm nach Brandenburg und sie haben 1943 geheiratet. Ich kam 1944 in Brandenburg zur Welt. Edith, jetzt Margarete Denner, hat Werner Vetter gesagt, dass sie Jüdin ist. Er hat ihr Geheimnis nicht verraten. 1947, nach der Rückkehr aus der russischen Gefangenschaft, haben sie sich scheiden lassen. 1948 bin ich mit meiner Mutter nach London geflüchtet. Angela Schluter, London.